Kapitel 03. Was ich über Herzkrankheiten gelernt habe. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, Sprüche 4, 23. Nach diesem Herzinfarkt habe ich viel mehr über die geistlichen Ursachen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelernt. Dabei entdeckte ich auch, wie ich mir selbst helfen kann. Ich erfuhr von einem bestimmten Phänomen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Obwohl meine Cholesterinwerte perfekt waren und ich keine anderen peripheren Erkrankungen hatte, hatte sich nämlich dennoch Plaque in meinen Arterien angesammelt und den Herzinfarkt verursacht. Das war der Grund, warum ich mich in Trinidad einer dreifachen Bypass-Operation hatte unterziehen müssen. Als ich mich näher mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen befasste, erkannte ich, dass ich ein kleines Problem geerbt hatte, das ich bisher ignoriert hatte. Jeder Mann in meinem Stammbaum ist an einer Herzerkrankung gestorben. Warum hatte ich nicht daran gedacht, dass es auch mich betreffen könnte? Ich hätte es besser wissen müssen, mein Vater und mein Großvater starben beide an Herzinfarkten. Mein Vater hatte drei davon, und der letzte brachte ihn um. Ich hätte erkennen müssen, dass es auch bei mir etwas gab, das auf diesen Teil meiner Familiengeschichte abzielen würde. Aber ich dachte, ich sei zu geistlich, als dass mir so etwas passieren könnte. Das, liebe Leute, ist die Sünde des Stolzes. Das Bedürfnis nach der Liebe eines Vaters. Es ist erstaunlich, wie selbstgefällig wir in unserer Selbstgerechtigkeit manchmal werden und nicht wissen, dass es Dinge gibt, auf die wir achten müssen. Ich hatte also keinen Herzinfarkt wegen eines hohen Cholesterinspiegels. Stattdessen habe ich in meiner Generation etwas geerbt, mit dem die Männer in meiner Familie zu kämpfen hatten, nämlich ein Identitätsproblem. Die Männer in meiner Familie haben nie Liebe gegeben oder empfangen, nicht einmal mein Vater, der Pastor war. Ich hatte nicht ein einziges Mal gehört, dass er zu mir gesagt hätte, ich liebe dich, ja, als Einzelkind wurde ich von meinem Vater sogar körperlich, verbal und emotional missbraucht. Die Männer in meiner Familie waren alle voller Selbsthass, Wut und Zorn. Mein Vater war ein Wutsüchtiger. Ich wurde von ihm oft körperlich misshandelt. Einmal wurde ich nur deshalb, weil ich in meinem Schlafzimmer eine Beethoven-Schallplatte anhörte, so heftig verprügelt, dass ich zum Arzt gebracht werden musste, um meine Knochen zu richten. Zum Beispiel ein Geist des Jähzorns könnte hier sein Werk durch einen Menschen verrichtet haben. Ich verließ mein Elternhaus im letzten Schuljahr, um meine geistige Gesundheit und mein Leben zu schützen. Wegen der Wut und des Zorns meines Vaters konnte man mich 20 Jahre lang aus keinem Grund in eine Kirche bekommen. Es war eine lange, trockene Zeit. Ich war 38 Jahre alt, als Gottes Liebe endlich meine verletzte Schale durchdrang und ich zum Glauben an Jesus Christus kam. Ich weiß also, was es heißt, Opfer zu sein. Aber ich kenne auch die Freiheit im Namen und in der Person von Jesus Christus. Ich bin nicht verbittert, denn ich habe meinen himmlischen Vater getroffen, der anders ist und mich liebt. Allerdings hatte ich mit meinem Selbstwertgefühl zu kämpfen, auch wenn ich im Laufe der Jahre erfolgreich war. In mir tobte immer noch ein Kampf, der mich krank machte. Ich dachte, das, was ich praktizierte, sei genug, aber es hat mich erwischt. Ich habe die Kardiomyopathie, Herzmuskelschwäche, von Familienmitgliedern geerbt, die vor mir gelebt haben. Aufgrund einer Verhärtung der Blutgefäße entwickelte die Innenauskleidung meiner Arterien in der Nähe meines Herzens Risse und Spalten. An diesen Rissen bildeten sich Ablagerungen, die sogenannte Plaque, und verstopften meine Arterien. Obwohl also weder Bluthochdruck noch Cholesterin die Ursache für meine verstopften Arterien waren, waren die Folgen die gleichen. Ich danke Gott, dass er das, was der Teufel als Zerstörung gedacht hatte, zum Guten gewendet hat. Nach dem Herzinfarkt wurde ich nachdenklicher, verständnisvoller und offener dafür, mit Furcht und Zittern an meiner eigenen Erlösung zu arbeiten, vergleiche Philipper 2, 12. Ich erlaube dem Vater, mein Herz weiter zu erneuern, und ich lehre auch weiterhin anderen die Wahrheit darüber, wie wir von den geistlichen Ursachen von Krankheiten befreit werden können, die uns zerstören wollen. Ich nenne dies meine Reise der Erneuerung. Ich brauche ein T-Shirt, auf dem steht: Renovierung im Gange. Entschuldigen Sie meinen Staub.